Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 149 mit Pat Bergeson, Charlie Rich, Chuck Willis, Merle Haggard, Richard Smith, Emmylou Harris, Jethro Burns, Junior Walker, Huge Masekela, Young Hold Unlimited, Bruno Nicolai, Albert Collins, Clarence Gatemoss Brown und Milt Buckner, Cowboy Copas, Friends of Distinction, Ishman Bracey und Cliff Nobles. Cliff Nobles eröffnete das musikalische Fundbüro mit dem Instrumentalhit The Horse aus dem Jahre 1968. Allerdings war der Soulsänger gar nicht auf der Aufnahme zu hören, denn The Horse war einfach nur die Rückseite von Love is Alright und der Backing-Track für die eigentliche A-Seite. Als sich die Platte aber in der Rhythm and Blues und Pop-Hit-Parade auf Platz 2 schob, produzierte man einfach weitere Instrumentalplatten ohne den Sänger, aber dafür mit dessen Namen, weil dieser eben nun eine eingeführte Marke war. Den Bläsersatz spielten übrigens hier erstmalig MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, eine Studioband von ca. 30 Musikern, die immer mal wieder in unterschiedlichen Besetzungen Produktion für Gamble und Huff und Tom Bell in Philadelphias Sigma Sound Studio einspielten. Pat Bergeson ist ein Mundharmonikaspieler und Gitarrist in Nashville ansässig und hat unter anderem schon mit Chet Atkins, Lyle Lovett, Bill Frisell und Emmylou Harris gespielt. Außerdem ist er Mitglied des Hot Club of Nashville, in der auch der Gitarrist Richard Smith spielt, den wir etwas später in dieser Sendung hören werden. Wir hören von Pat Bergeson, The Shed Shuffle aus dem Jahre 2011, danach Charlie Rich aus dem Jahre 1970, Life Has It Little Ups and Downs, gefolgt von Chuck Willis aus dem Jahre 1953, I Feel So Bad, dass auch Elvis Presley fast Ton für Ton einige Jahre später aufnahm. Tell her that I didn't get that raise and pay today. And I know how much she wanted the dress in Baker's window, and it breaks my heart to see her have to wait. Cancel all the plans she made to celebrate, but I can count on her to take it with a smile and not a frown. She knows that life has its little ups and downs, like a poem. she don't mind. She wears a gold ring on her finger, and is mine. New house plans we've had so long, I guess we'll gather dust another year. And the daffodils are blooming that she planted way last fall upon the hill. And over by the gate, Lord knows I hate to say again, we'll have to wait. But you can bet that she'll just take it with a smile and not a frown. She knows that life has its little ups and downs, like ponies on a merry-go-round. And no one grabs the brass ring every time, but she don't mind. She wears a gold ring on her finger, and I'm so glad that it's mine. Like a ball game on a rainy day. Feel so bad. Feel like a ball game on a rainy day. Yes, I got my rain check. Shake my head and walk away. People, that's the way I feel. Ooh, people, that's the way I feel. Sometimes I think I want, then again I think I will. Sometimes I stay here, then again I wanna leave. Times I wanna leave here, then again I wanna stay here. Yes, I got my train fare, pack my grip and ride away. That's the way I feel. Ooh, people, that's the way I feel. Sometimes I think I want, again, I think I will. Charlie Rich begann seine Karriere, wie schon Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins oder Jerry Lee Lewis, bei Sun Records in Memphis. Was ihn von den eben genannten Musikern abhob, war seine Nähe zum Jazz bzw. zum Swing. Rich war nicht nur Sänger, sondern auch ein ausgezeichneter Pianist, dessen Vorbild unter anderem Count Basie war. Mit wenigen Ausnahmen konnte er diese Vorliebe für den Jazz aber bei Sun Records nicht ausleben. Als Life Has Its Little Ups and Downs aufgenommen wurde, war Charlie Rich aber schon lange nicht mehr bei Sun Records unter Vertrag und ein aktueller Star der Country-Musik. Chuck Willis' Karriere wurde durch seinen frühen Tod bereits noch in den 50er Jahren vorzeitig beendet. Elvis Presley wird ja gerne vorgeworfen, dass er schwarze Sänger nur imitierte bzw. sogar nur kopierte und das dann auch noch Ton für Ton. Das kam auch mal vor, wie in diesem Fall, aber Presley das immer wieder vorzuwerfen mag jetzt gerade besonders groß in Mode sein, aber bei der Masse der Aufnahmen genauso ungerecht und tendenziös. Es gibt genügend Gegenbeispiele von Elvis, die seine Kritiker aber entweder absichtlich oder einfach aus Unwissenheit übersehen. Nachdem wir mit Charlie Rich schon mal ins Genre Country-Musik reinhorchten, folgen jetzt drei Titel aus dem gleichen Genre. Zuerst Merle Haggard, Gonna Break Every Heart I Can aus dem Jahr 1965, gefolgt von Richard Smiths Version von Chet Atkins' Mr. Lucky, aufgenommen im Jahr 2020. Danach aus dem Jahre 1980 Emmylou Harris' You're Gonna Change. I'm gonna break every heart I can. I'll be a fine, dumb fool, a man. I'm gonna dedicate my whole life to this one plan. Well, if I live and I have enough time, I'll get even with womankind. I'm gonna break every heart I can and every one I find. I'm gonna think up a lot of good lies. I'm gonna laugh when a woman cries. I'm gonna have myself a style to recognize. I'm gonna travel all around the world. I'll be a threat to the sweetest girl. I'm gonna break every heart I can. Oh, my name ain't Merle. Well, if I never get around to you, you're gonna know about the things I do. They're gonna tell about the harm I've done on the latest news. Cause if I live and I have enough time, I'll get even with womankind. I'm gonna break every heart I can and every one I find. I'm gonna break every heart I can. I'll be a lover man and leave a man. I'm gonna dedicate my whole life to this one plan. And if I live and I have enough time, I'll get even with a woman kind. I'm gonna break every heart I can and every one I find. I'm gonna break every heart I can and every one I find. Thank you. the same at night. Your mama's man, she done got peace. You're gonna change or I'm gonna soeben den Mandolinisten Jethro Burns mit dem Titel Stumbling aus dem Jahre 1977. Stilwechsel. Junior Walker hatte als Sänger und Saxophonist mit seinen Allstars einige Hits für das Motown-Label während der 60er Jahre aufgenommen. Roadrunner, Shotgun, What Does It Take unter anderem. 1979 nahm er Sax Attack auf. Huge Mazzucchella war 1959 Teil der Band von Dollar Brand Abdul Ibrahim, die als erste afrikanische Band einer LP in Südafrika aufnahm und veröffentlichte. Als Aktivist gegen die Rassentrennung in Südafrika musste Masekela 1961 das Land verlassen und ging erst nach London und von dort aus nach New York City, um an der Manhattan School of Music klassische Trompete zu studieren. Nachdem Masekela 1967 beim Monterey Pop Festival auftrat, hatte er ein Jahr später den Hit, den wir gleich hören werden, Grazing in the Grass. Danach die ehemaligen Ramsey Lewis-Mitmusiker Eldie Young, Bassist, und Isaac Holt, Schlagzeug, machten sich ab 1966 selbstständig und hatten sich einen Pianisten, erst Don Walker und ab 1968 Ken Cheney geholt und formierten unter den Namen Young and Holt Unlimited. 1968 veröffentlichten sie Soulful Strut. Come on down and check my act. Check it out. Bevor wir uns gleich dem Blues bzw. Rhythm and Blues zuwenden, gibt es noch Musik aus Italien vom Filmkomponisten Bruno Nicolai aus dem Film Promo della Strada fa Giustizia aus dem Jahre 1975. Thank you. McNeil, McNeil, don't steal my automobile. I'll take you to a cafe, buy you a real fine meal. Hey man, I got to do some riding. Soon we got to come to a dividing. I don't want to continue cause the sign says Southport, West Virginia. That's where my baby lives. I ain't gone no further. No, don't you stop me now. I don't want to commit no murder. McNeil, McNeil, don't steal my wheel. I'll buy you anything on the menu. Cause boy, I've got to go to Southport, West Virginia. Blues, einmal aus den 60er Jahren Albert Collins in New Orleans, All About My Girl aufgenommen für das Imperial Label, danach Gate Moss Brown mit zusammen mit Milt Buckner an der Orgel, Salt Fork, West Virginia, eine Aufnahme, die ursprünglich mit Louis Jordan in Verbindung gebracht wird, 1972 nahm Gate Moss Brown in Frankreich eine Tributplatte für Louis Jordan auf. Albert Collins und Gate Moss Brown, zwei ungewöhnliche Gitarristen und Stilisten, beide spielten gerne mit dem Cabodasta, wie das viele Musiker aus Texas und Louisiana machten. Ich möchte da nur an T-Bone Walker erinnern oder auch Johnny Guitar Watson. Beide spielten mit den Fingern, Albert Collins sogar in der offenen D-Moll-Stimmung, was sehr ungewöhnlich ist, jedenfalls für Rhythm-and-Blues-Musiker. Was nicht ungewöhnlich war, ist, dass man im Blues und auch in der Country-Musik einfach einen bekannten Titel nahm und einen neuen Text drauf machte. Das war zum Beispiel bei Cowboy Copas der Fall. Flat Top Guitar Blues aus den frühen 60er Jahren ist eigentlich nur eine leicht verkleidete Version von John Henry. Was auch nicht ungewöhnlich war, war, dass man einen Instrumentalhit hatte und einfach darauf einen neuen Text oder überhaupt einen Text machte. So geschehen bei The Friends of Distinction, Grazing in the Grass 1969. Die Original-Instrumentalversion haben wir ja erst vor kurzem von Hugh Masekela gehört. I went down to Nashville on a Saturday night to see that barn dance you believe. Well, I met a boy with a flat top guitar. He really picked the blues for me, oh Lord. He really picked the blues for me. I asked him if he knew a song called Alabama or a song about sunny Tennessee. He said he thought he might, and Lordy, what a sight when he played that flat top for me, oh Lord. When he played that flat top for me. Some people like songs about the mountain, and others about the deep blue sea. Just give me that old boy and his flat top guitar, and let him pick the blues for me. Yes, let him pick the blues for me. If you ever come to Nashville on a Saturday night, be sure and see that barn dance jubilee. You will hear the fiddles sing and the banjos they will ring, and the flat top will play the blues for me. And the flat top will play the blues for me. See you. Zwischen 1928 und 1931 nahm der Gitarrist und Sänger Ishmon Bracey 16 Titel auf, einer davon Trouble Hearted Blues von 1928. Mich erinnert Ishmon Bracey von der Stimme her ein bisschen an Huddy Ledbetter. Das war es mit dem musikalischen Fundbüro. Danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, sagt Frank Matthias und wünscht alles Gute. Yeah, so long. Yeah, don't worry me. Let me dance so long, girl. Yeah, don't worry me. Don't believe I'm thinking. But all I mean, you don't believe I lay down. Think what a fool I've been. Wait till the graveyard. Fell down on my knees. Hallelujah, Lord, have mercy on this lonesome place. Then to the graveyard, peeped in my brother's face. Said, I love you right along. It can't take your place. 1,000 people, Lord have mercy, crowd of bearing guns, get to see them, won't you, son? In my rider down, felt so sorry. Church rock. Till he laid it down. Lord, my heart's so sorry. Tears come rolling down. Tell me, mama, sweet. What's the matter now? Trying to quit your day, love, and you don't know how. Tell me, mama, on your worried mind, I don't get no better, mama. If I'm gone, I'm gone.